نار ليلا مخطوال تنتا قطع بيق نار بيان ملاح ملاح ملاح Weiß auf der Straße bekannt als Kristall Mach dich reich, mach dich arm, bring dich Knast Es geht schnell, flüstert Scheitern Von 0 auf 103 verdienen ist einfach Aber schieße mit Eisern Brauchst du Herz, keine Liebe außer für Lila Sag Mutter, komm mit dir und saß, brich dir nach Wuchst du auf die und die Base, bricht Gefahr Fast life, Zava, paranoid, Civi, Mona, Meh Stadt weiß, dass ich dicke, groß für den Arm geh Bruder, Mola, die Taschen war leer Mola, Mola, Mola Fick Welt bis Brüder sitzen im Ferrari Mutter, Mutter, Jumma, Jumma Von Montag bis Montag, Kopf weg, Jagd, Wohlstand Handy klingelt, Kunden wollen das Gift Spritzen in die Adal im Ciao, ey 9 Milli scharf in Tasche, bevor ich rausgeh Weil zu viele Feinde, viele Blender machen Auge Fast Life, Zava, Paranoid, Civi, Mona, mich Stadt weiß, dass ich dicke, groß für den Arm geh Alle gehen aufs ganze Haie, hol mir deine Leute Lass euch gucken, schmecke, Digga, schief so Welle, Bang, Bang, Bang Du hast Leute für dich, dem Cousin Okay, okay Und die Bellen wollen testen und versuchen Okay, okay Cover in the G-string